Erster Herr, du bist mein Gott. Ich will dich loben und deinen Namen preisen, denn du hast Wunder getan und deine alten Pläne treu und wahrhaftig ausgeführt. Zweiter, denn du hast Städte und Festungen zerstört und die Paläste der Feinde zu Ruinen gemacht, sie werden niemals wieder aufgebaut werden. Dritter, deshalb werden mächtige Völker dich ehren, und die Städte der grausamen Völker werden dich fürchten. Vierter, denn du warst ein Schutz für die Schwachen und Armen in ihrer Not, ein sicherer Ort vor Sturm und Hitze, weil die Wut der Gewalttätigen wie ein starker Sturm war, der gegen eine Mauer schlägt. Fünfter, du beruhigst den Lärm der Feinde, so wie die Hitze in der Dürre nachlässt. Und der Jubel der Gewalttätigen verstummt, wie die Hitze durch den Schatten der Wolken gemildert wird. Sechster, und der Herr, der allmächtige Gott, wird für alle Völker auf diesem Berg ein Festmahl mit den besten Speisen und feinsten Weinen bereiten. Siebter, auf diesem Berg wird er den Schleier des Todes und der Trauer zerstören, der alle Völker und Nationen bedeckt. Achter, er wird den Tod für immer besiegen, und der Herr wird alle Tränen von den Gesichtern wischen. Er wird auch die Schande seines Volkes von der ganzen Erde nehmen, denn der Herr hat es gesagt. Neunter, an diesem Tag werden die Menschen sagen, seht, das ist unser Gott. Wir haben auf ihn gehofft, und er hat uns gerettet. Das ist der Herr, auf den wir vertrauten. Lasst uns jubeln und uns über seine Hilfe freuen, zehn. Denn die schützende Hand des Herrn wird auf diesem Berg sein. Aber Moab wird an seinem Platz zertreten werden, so wie Stroh in einer Jauchegrube zertreten wird. Elfter, und selbst wenn Moab seine Hände darin ausbreitet, wie ein Schwimmer seine Hände ausbreitet, wird Gott seinen Stolz und seine listigen Pläne zerschlagen. Zwölfter, deine hohen und starken Mauern wird er niederreißen, zu Boden werfen und bis in den Staub zerstören.